Anfangs, übrigens schon lange vorher, hatte ihn unter anderem die Frage beschäftigt, warum fast alle Verbrecher so leicht aufgespürt und entdeckt werden und warum die Spuren fast aller Verbrecher so deutlich wahrzunehmen sind. Er kam allmählich zu vielseitigen und interessanten Schlüssen, und seiner Meinung nach lag die Hauptursache nicht so sehr in der materiellen Unmöglichkeit, ein Verbrechen zu verbergen, als in dem Verbrecher selbst. Der Verbrecher, und zwar fast jeder Verbrecher, erleidet im Augenblick des Handelns eine Einbuße an Willen und Verstand, an deren Stelle ein kindischer, phänomenaler Leichtsinn tritt, und dies geschieht immer gerade in dem Augenblick, wo Verstand und Vorsicht am nötigsten sind. Nach seiner Überzeugung ergab es sich, dass diese Verdunklung des Verstandes und der Zusammenbruch des Willens den Menschen gleich einer Krankheit befallen, sich allmählich entwickeln und kurz vor der Vollbringung des Verbrechens ihren Höhepunkt erreichen, bei der Ausführung oder noch etwas länger, je nach Veranlagung, auf demselben Höhepunkt anhalten und dann vergehen, wie jede andere Krankheit. Die Frage aber, ob eine Krankheit das Verbrechen erzeugt oder ob das Verbrechen selbst irgendwie infolge seiner eigentümlichen Natur stets von einer Art Krankheit begleitet wird, diese Frage zu lösen, fühlte er sich noch nicht imstande. Nachdem er das alles erwogen hatte, meinte er, dass in ihm persönlich bei seiner Tat ähnlich krankhafte Umschwünge nicht stattfinden könnten, dass sein Verstand und sein Wille während der ganzen Zeit der Ausführung des Vorhabens völlig intakt sein würden, einzig aus dem Grunde, weil sein Unternehmen kein Verbrechen sei. Doch lassen wir jetzt den ganzen Denkprozess beiseite, durch den er zu diesem letzten Schlusse gekommen war. Wir haben ohnehin schon viel zu weit vorgegriffen. Wir wollen bloß hinzufügen, dass die tatsächlichen, rein materiellen Hindernisse der Tat in seinem Verstand eine ganz untergeordnete Rolle spielten. Man muss nur den ganzen Willen und den ganzen Verstand bewahren, und die Hindernisse werden alle zu ihrer Zeit besiegt werden, eins nach dem anderen, wenn es gilt, sich mit allen Einzelheiten der Tat bis zur kleinsten Winzigkeit zu befassen. Aber die Tat war ja noch gar nicht in Angriff genommen. An die endgültige Ausführung glaubte er eben immer noch selber am allerwenigsten. Und als die Stunde schlug, kam alles gar nicht so, sondern irgendwie zufällig, ja fast sogar wie völlig unerwartet.